Kim Son-kyung, Leiter der zweiten Europaabteilung beim Außenministerium der DVRK, führte am 29. Mai im Parlamentsgebäude Spaniens mit den Mitgliedern des Diplomatischen Ausschusses des Abgeordnetenhauses des spanischen Parlaments, einschließlich des Chefsekretärs Meritugel Ramania und des Sprechers Sanchez Amoro, ein Gespräch. Der koreanische Diplomat informierte die spanischen Parlamentarier über den Standpunkt der DVRK zu den Beziehungen zwischen den beiden Ländern und betonte, dass für die Entspannung auf der koreanischen Halbinsel zuallererst der feindseligen Korea-Politik der USA und ihrer atomaren Drohung ein Ende gesetzt werden solle. Die spanischen Gastgeber bemerkten, dass sie die Souveränität der DVRK achten und sich um die Förderung des Austausches und der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in verschiedenen Bereichen wie Tourismus, Bildung und Sport bemühen werden. Sie wünschten die Entspannung auf der koreanischen Halbinsel und die friedliche Lösung der Frage durch Dialog. Kim Son-kyung nahm am 30. Mai an einem Rundtischgespräch im Königlichen Institut Elcano unter dem Motto »Die gegenwärtige Lage auf der koreanischen Halbinsel und die Aussicht der Beziehungen zwischen der DVRK und der EU« teil. Die Teilnehmer äußerten ihren Willen dazu, sich für die Entwicklung der Beziehungen zwischen Spanien und der DVRK und zwischen der DVRK und der EU aktiv einzusetzen.